Erster, niemand soll die Frau seines Vaters heiraten oder mit ihr schlafen, denn das ist verboten. Zweiter, wer durch eine Verletzung an seinen Geschlechtsorganen verstümmelt ist, darf nicht zur Gemeinde des Herrn gehören. Dritter, ein Kind, das nicht ehelich geboren wurde, darf nicht zur Gemeinde des Herrn gehören. Auch seine Nachkommen bis zur 10. Generation dürfen nicht dazu gehören. Vierter, kein Ammoniter oder Moabiter darf zur Gemeinde des Herrn gehören, und auch ihre Nachkommen bis zur 10. Generation dürfen nicht dazu gehören. Fünfter, das liegt daran, dass sie euch auf eurem Weg aus Ägypten nicht mit Brot und Wasser geholfen haben. Außerdem haben sie Bileam, den Sohn Beors, aus Petor in Mesopotamien bezahlt, damit er euch verflucht. Sechster, aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören. Stattdessen hat der Herr, dein Gott, den Fluch in Segen verwandelt, weil er dich liebte. Siebter, dein ganzes Leben lang sollst du ihnen niemals Gutes tun oder wünschen. Achter, du sollst die Edomiter nicht ablehnen, denn sie sind deine Brüder. Auch die Ägypter sollst du nicht ablehnen, weil du als Fremder in ihrem Land gelebt hast. Neunter, ihre Nachkommen, die in der 3. Generation geboren werden, dürfen zur Gemeinde des Herrn gehören. Zehnter, wenn du im Krieg ein Lager gegen deine Feinde aufschlägst, sollst du darauf achten, dass nichts Unreines geschieht. Elfter, wenn jemand durch ein nächtliches Ereignis unrein geworden ist, soll er das Lager verlassen und darf nicht hineinkommen. Zwölfter, erst wenn er sich am Abend gewaschen hat, darf er nach Sonnenuntergang wieder ins Lager kommen. Dreizehnter, du sollst auch einen festen Platz außerhalb des Lagers haben, wo du hingehen kannst. Vierzehnter, du sollst einen Spaten oder Pflock bei dir haben. Wenn du draußen deine Notdurft verrichten musst, sollst du damit ein Loch graben und deinen Kot dann wieder zudecken. Fünfzehnter, denn der Herr, dein Gott, ist in deinem Lager anwesend, um dich zu schützen und dir zu helfen, deine Feinde zu besiegen. Deshalb soll dein Lager rein sein, damit er nichts Unangenehmes bei dir sieht und sich nicht von dir abwendet. Sechzehnter, wenn ein Sklave vor seinem Herrn zu dir geflohen ist, sollst du ihn seinem Herrn nicht zurückgeben. Siebzehnter, er darf in deinem Land bleiben, an dem Ort, den er wählt, in einer deiner Städte, wo es ihm gefällt. Du darfst ihn nicht schlecht behandeln. Achtzehnter, es soll unter den israelitischen Mädchen keine Tempelprostituierte geben und auch keine männlichen Tempelprostituierten unter den israelitischen Männern. Neunzehnter, du sollst kein Geld, das durch Prostitution oder andere unreine Handlungen verdient wurde, in den Tempel des Herrn, deines Gottes, bringen, denn beides ist dem Herrn, deinem Gott, abscheulich. Zwanzigster, von deinem Mitmenschen darfst du keine Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Lebensmittel noch für irgendetwas anderes, das man verleihen kann. 21. Von einem Fremden darfst du Zinsen nehmen, aber von deinem Mitmenschen nicht. So wird der Herr, dein Gott, dich bei allem segnen, was du in dem Land tust, das du in Besitz nehmen wirst. 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Versprechen gibst, sollst du es schnell erfüllen. Denn sonst wird der Herr, dein Gott, es von dir verlangen und du würdest eine Sünde begehen. 23. Wenn du aber kein Versprechen gibst, bist du deshalb nicht schuldig. 24. Was du einmal gesagt hast, sollst du halten und danach handeln, denn du hast es dem Herrn, deinem Gott, freiwillig versprochen. 25. Wenn du in den Weinberg deines Nachbarn kommst, darfst du so viele Trauben essen, wie du möchtest, bis du satt bist. Aber du darfst nichts in deinen Korb legen. 26. Wenn du in das Getreidefeld deines Nachbarn kommst, darfst du dir Ähren mit der Hand pflücken. Aber du darfst keine Sichel benutzen, um das Getreide deines Nachbarn zu schneiden.